Beide Spielarten der Freiheit sind nur auf Kosten traditioneller Normen zu haben. Daher verstoßen die jungen Neophilen zwangsläufig gegen die drei konservativen Prinzipien. Sie legen weniger Wert darauf, was die Älteren oder die Religionen sagen. Gegen Autorität. Sie fühlen sich weniger der Familie, dem Clan oder dem Heimatland verpflichtet. Gegen Loyalität. Dafür wollen sie mehr Alkohol konsumieren, feiern gehen und sich schon vor der Ehe sexuell ausprobieren. Gegen Reinheit. Während die Konservativen sagen, früher war alles besser, denken die Progressiven, in Zukunft wird alles besser. Früher war die Zeit der Nationalstaaten. Die Zukunft jedoch gehört einer globalen und vernetzten Welt. Den Konservativen und vor allem den Rechtsradikalen geht das alles viel zu schnell. Ihnen erscheinen die progressiven Prinzipien oft als entartete Extremformen. In Deutschland zum Beispiel als Hyperfürsorge, wenn die Ökos jedes Schaf vor dem Schlachthof schützen wollen und wenn man mit dem Gender-Sternchen politisch korrekt sein muss, weil man sonst Frauen missachtet. Sie kritisieren die Hyperfairness der links-grün versifften Eliten, die sich um Flüchtlinge kümmern, aber nicht um die Großmutter nebenan, die mit Flaschensammeln ihre Rente aufstockt. Und sie sehen Hyperfreiheit in vielen Formen. Im extremen Hedonismus, im Konsum, im Narzissmus der Instagram-Generation und bei den abenteuerlustigen Studenten, die lieber mit dem Rucksack durch Südamerika reisen wollen, als hart zu arbeiten. Die Konservativen sind gewissenhaft und legen Wert auf Tugenden wie Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und Sorgfalt. Das international ausgerichtete Leben der Progressiven mit ihren lockeren Freund und Liebschaften erscheint ihnen entwurzelt und selbstsüchtig. Die Progressiven hingegen legen Wert auf Offenheit, auf Vielfalt, Kreativität und Selbstverwirklichung. Nationalisten und Kosmopoliten passen daher nicht zusammen. Beide lehnen den Lebensstil der anderen Seite ab.